the layer of agency is the question of the end user having a dialogue with the pre-established route, right? Mm-hmm. And so the tool then offers one the agency to go off the route, off trail, mm-hmm. right? Because one may be in the middle of a sublime journey and decide that one rather have water. Mm-hmm. So the system has to have a sort of end user agency that can then request from that preset route to shift the coordinate structure towards something that is more necessary. Where's my car? I don't know. And these components can be then established within the end user's agency to establish a safety as the sublime water. I would like a new poem every so often, right? Or I want just the quickest point to route 6, so that there is a component of intervention into the tool that is under the command of the agent to shift the kind of prearranged data that is established, right? Because you might start off thinking one thing and find yourself needing to yes. to shift course, right? So it's a space of acknowledging the structure of situation and to be able to, as quickly as possible within the contingencies and limits of data, to shift directionality, orientation. Wir machen dann auch sofort weiter. Diskussion folgt später. Die nächste Frage, um die es ging, war die der Science of the Oppressed, also die Wissenschaft der Unterdrückten. Ein sehr schillernder Begriff, der in einem Papier auch auftaucht, was Ricardo und seine Leute verfasst haben. Science of the Oppressed is more a conceptual matrix than an expression of the tool itself. We could look at BangLab, an electronic disturbance theater, as kind of laboratory spaces that enact science of the oppressed. That is a community research initiatives in the 80s with ACT UP and AIDS Coalition to Unleash Power and their analysis of the scientific therapeutic state, saying we, the people living with AIDS, dying of AIDS, have equal horizontal empirical knowledge that your drugs, AZT, are killing us. More than the right, so there was very important that a certain epistemological knowledge of scientific equality was played out. Mm-hmm. So one way that we conceptually think of BangLab in this laboratory of transdisciplinary science and engineering is what is the difference mm-hmm. in our research specifically, and so by connecting it to these histories of critique, of pedagogy of the oppressed, theater of the oppressed. It's a way to enunciate our conceptual tools and processes that are in dialogue with histories of critical theory, from post-structuralism on to questions of reconfiguring science towards a more horizontal understanding of articulation, and a kind of engineering practice, which is seeking a more community-based series of tools, all right? So I certainly wouldn't say that the tool is a technology of the oppressed, but that our conceptual research agenda is a kind of playful integration of these histories of investigation pedagogically, theatrically, conceptually, as a space to rehearse and produce out of that notion of science of the oppressed, useful elements, which are tools of empowerment and not necessarily tools of the oppressed, but that's the way we began to try to articulate our kind of theoretical disposition. And again, one of the qualities of artistic movements is, well, you know, how do we express our research? Mm-hmm. And how do we connect it to other models of research that have been around? And I was asked by Media Lab Prado to do a project with them And so, you know, I was trying to think, well, what can I say about this? And so what I discovered was that the lesbian science fiction writer Monique Wittig was actually had used Science of the Oppressed. I didn't know that, even though I have read Monique Wittig and it was probably part of my filters. But then one of my great researcher students said, "Hey, you know, it's Monique Wittig," and I said, "Fantastico, you know, let's put Monique in there, right?" So again, we are establishing this sort of discourse and language from an aesthetic, art based. So it's not so much reflective of the technological outcome or the kind of activist outcome, but again, how to expand a certain kind of aesthetic question that is playful. That perhaps can, in the future, develop a more coherent kind of language. Ihr hört weiter das Freisenderkombinat 93.0 und 101,4 im Kabel, die Frühstückssendung, das Brett. Heute ein großes vierstündiges Brett und ihr hörtet eben den nächsten Teil des Interviews mit Ricardo Dominguez. Es geht die ganze Zeit auf der einen Seite konkret um dieses Transporter Immigrant Tool, dieses Handy, das als technisches Tool im Zentrum des Projekts steht und das gleichzeitig sicher, dieses ganze Projekt schreibt sich ja ein in größere Kontexte und jetzt ging es unter anderem um die Wissenschaft der unterdrückten Science of the Oppressed und was ich in dem Text, auf den du eben angespielt hattest, ganz interessant fand, war so eine Bewegung, wobei ich das ein bisschen besser zu greifen gekriegt habe, dass sich da jemand auf Frederick Jamesons Postmodernism or the Logic of Late Capitalism bezieht und sagt, so wie da gesagt wird, dass in den Metropolen praktisch eine bestimmte Art von Orientierungslosigkeit, Entwurzelung und so weiter deutlich zunimmt, dass in dem gleichen Zuge eigentlich diejenigen, die das sowieso schon immer sind, und das sind Leute, die irgendwie versuchen, über diese häufig tödliche Grenze zu kommen, in besonderem Maße, dass dadurch sozusagen die zu Experten und Expertinnen eigentlich werden in einem Kontext, der größer ist als genau dieses Migrationsregime. Das fand uns zu dieser Bewegung Ja, ziemlich bemerkenswert. das ist, finde ich auch sehr interessant. Das ist ja ein Text von Sheila Sandoval, Methodology of the Press heißt das Buch, wo sie eben genau aus postkolonialer Perspektive und auch aus feministischer Perspektive nochmal verschiedene Autoren nachliest. Jameson, auch Hollombard, den Mythentext zum Beispiel. Und eben konstatiert, dass, wenn das nun stimmt, was Jameson hier zum Beispiel an der Stelle schreibt, dann haben wir eine Situation, die für Marginalisierte, für Migranten eben schon länger Zustand ist. Und dass eben, weil sie in verschiedenen Kontexten parallel handlungsfähig sein müssen, verschiedenen Kulturen sich erweisen müssen, in prekären Situationen leben. Und das ist schon es ist eine steile These, finde ich erstmal, aber es ist auf jeden Fall eine, über die es nachzudenken lohnt. Denn es bleibt ja dabei, dass sozusagen die Verunsicherung der Bezüge, die Verunsicherung wer bin ich, was bin ich, also der ganze Identitätsdiskurs, so problematisch und auch teilweise langweilig vielleicht ist, wie er eben mit der Postmoderne verbunden wird. Das hat ja irgendwie, ganz platt gesagt, das hat die Menschen ja irgendwie bewegt so. Und hier wird eben gesagt, nun, da gibt es schon länger Leute, die das ganz anders noch bewegt, nämlich auch auf ganz materieller und essentieller Ebene des Überlebens bewegt so. Und die darin halt bestimmte Taktiken auch entwickelt haben, bestimmte Strategien sogar, mit dieser eigentlich schizophrenen Situation eben fertig zu werden. Und das sind Leute, das sind die Migrantinnen und Migranten, das sind sozusagen die Role Models des heutigen Lebens. So, das ist schon ein spannendes Feld, was da aufgemacht wird. Was Ricardo aber auch sagt, Science of the Oppressed ist nun kein Begriff, der nun sozusagen eins zu eins anschließt an dieses eher philosophische Konzept, sondern erstmal so spielerisch eingebracht wird. von Monique Wittig irgendwie übernommen, die recht bekannte Schriftstellerin. Ich hatte einfach den Eindruck, es gibt ja dieses Paper von denen, in denen dieser Begriff fällt, dass es schon ein starker Begriff ist, zu sagen Science of the Oppressed. Wow, was ist das? Und dann sagt er ja auch, es geht darin also erstmal um sowas wie Empowerment. Es geht um die Frage, wie wir auch Wissenschaft selber machen können, wie wir wissenschaftliche Tools selber anwenden können. Also um die Frage der Amateurin, des Amateurs darin. Und ich denke, das sind so die Eckpunkte darin. Im Teil vorher, vielleicht noch kurz, der Layer of Agency. Nun hat sich halt herausgestellt, der Layer of Agency, das ist jetzt irgendwie im Wesentlichen der User, die Benutzerin des Ganzen. Überraschend erstmal, hätte man es nicht vermutet. Layer of Agency, können wir vielleicht auch hier wieder einen Marker sehen in der Sprache von Ricardo. Das Internet ist ja in der technischen Beschreibung in verschiedene Layer aufgeteilt, Layer 1 bis, ich glaube, 7 oder so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also es fängt an bei dem physischen Layer und geht halt hoch bis zu dem Anwendungslayer und dann ist halt der höchste Layer der User sozusagen. Und das ist dann, genau. Gleichzeitig auch eben, sagt er auch, Layer of Agency bedeutet nicht nur den User sozusagen zu bestimmen, sondern ihn auch eingreifen zu lassen in die Situation, in das mit dem Tool was zu machen. Und die Handlungsfähigkeit der Userin, des Users hier zu reflektieren, einfach in der Konzeption des Tools. Okay. Bevor wir dann gleich zum vierten und letzten großen Block des Interviews kommen, hört ihr noch ein wenig Musik in Rotwein, unserem heutigen Klangfarbenmotto, dem Motto, was heute die Farbe der von uns gespielten Musik beschreibt. Und zwar hört ihr von Jill Scott Heron und Brian Jackson das Stück The Bottle. Sehr schön. Gut, also es scheint hier gerade ein kleines technisches Problem zu geben mit dem Computer, von dem wir das Lied gerade abspielen wollen. Wir hoffen, wir kriegen das gleich hin. Sonst der Layer of Agency wird gerade blockiert. Genau. Sonst versuchen wir mal parallel was anderes einzulegen. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Oder so, sollen wir was anderes einlegen? Ja, eine Sekunde noch. Okay, wir versuchen das noch. Wir hoffen, dass das jetzt jeden Moment funktioniert. Nein, geht nicht. Das klappt leider gerade doch nicht. Dann hört ihr was anderes. Und zwar hört ihr von Soap and Skin, von der bisher ja einzig erschienenen Platte, das Stück Fall Foliage. So, jetzt aber. You made me smile with my heart. You made me beg for admission cards. You will never stay in my home on my way. Forlorn from today. We have nothing more to share. Only air that thought breath. All a pair of two rode as my gold into my grave. One seal scratches laying in the door, falling on the floor. A fleet snatches laying waste my gore. It will drop down on the floor. Stay in my home on my way, forlorn from today. We'll never find us again. Oh. Ja, das Freisenderkombinat auf 93,0 MHz Antenne und 101,4 im Kabel. Die Frühstückssendung Das Brett. Heute mit dem Klangfarben-Motto Rotwein, wozu ihr gerade eben ein Stück von Soap and Skin hörtet. Und im engeren Sinne inhaltlich geht es in unserer heutigen Sendung um einerseits Migration, andererseits um Mobile Media, um mobile Medien und um Electronics Civil Disobedience. Darüber haben wir vorher gesprochen, also über elektronischen zivilen Ungehorsam. Und im Moment sind wir gerade bei dem Transborder Immigrant Tool und fahren jetzt gleich fort mit dem recht langen Interview mit Ricardo Dominguez. Und du sagst nochmal kurz, genau, worum es jetzt in dem nächsten Abschnitt gehen wird. Ne? Also ich habe ihn dann auch gefragt, naja, also ihr produziert ja dieses Tool und ihr wollt ja auch nun einen realen Effekt erzeugen. Damit mischt ihr euch ja auch ein in ein Feld, was eine eigene Ökonomie besitzt. Also es gibt ja nur noch Leute, die diese Grenzpassagen gegen Geld sozusagen verkaufen. Die werden halt in den Borderlands zwischen Mexiko und USA die Coyotes genannt, die eine sehr fragwürdige Gruppe von Menschen. Darum geht es jetzt im nächsten Abschnitt und auch wir spielen dann gleich weiter, würde ich vorschlagen. Da geht es dann um die Zusammenarbeit mit den NGOs, was dann auch thematisch eben genau dazu gehört, welche Arten von Vertrauen besteht dann, wie kann eigentlich dieses Tool überhaupt in die Hände derer gelangen, die diese Passage machen wollen? Well, like the Coyotes specifically, right? The Coyotes are the people who usually you have to pay a great deal of money to quote unquote help you, right, across. And you know, that's a community who doesn't really speak on the radio, doesn't really communicate in the newspapers. So I can only imagine that if you were to speak to them, you know, they might say, hey, you're going to interrupt our economic flow, right, our profit. But from having spoken to groups like the immigration policy group of the Ford Foundation in Mexico, who has just finished a long-range study, I think they spent like 5 years interviewing different social groups in Mexico in terms of these economies and flows. And they met with us as part of their final interviews on technology. And, you know, my sense from them and reading the documents was that while there is an economic flow, there has been in the last five years a larger body of trusted communities that are known basically as remittance communities or the sixth section. That is, there are communities who have already been in the U.S. for quite a while, undocumented, and they've created coalitions, that affinity groups, that then send money back to communities where they've come from. And so a lot of them actually work with helping the process, right, and trying to navigate around these kind of coyote more, you know, I'm not sure they're criminals per se, but that particular economy, right? So that there is a kind of safer passage. And so I think those particular remittance societies have already established, at least from what I can understand from reading this stuff and speaking to them, these kind of movements towards safer flows that are not connected to coyotes, right? So the way that we are thinking the tool in terms of workshopping it is in relation also to these six section trust groups. And so we are in dialogue with them. And so those will be groups that establish then workshops, not just at the border, but in the southern states of Mexico, where a lot of flow is coming from. And we feel that these sort of safe passage through trusted communities would establish a much better pattern in order to disallow to some degree the kind of deeper filters of the border in terms of the coyote economy, so that we ourselves aren't necessarily trying to come in quickly and disestablish them, but there is already this kind of history of another route. And so it's this other route that we are trying to coordinate with specifically. Since 2007, usually one of our research goes out there at least once a month. They usually go out 2 to 3 times a month out there to change water, all of that. And because we need to check our field test, right? This is where the anchor is now. Mm-hmm. Does it understand the shift in data? Is there any bug that keeps saying, no, the water's here because it's older data, right? Is it actually refreshing? So we have been as kind of coordinated with them, and they're well aware of the projects. And we have my own students, as part of their classes, have to do a class session, right, where they go out with the Border Angels and work with the tool. And so it's one way in which we can get lots of phones out there. Mm-hmm. See, oh, this phone didn't work. Oh, wow, you know, what's going on? So it's probably the most intimate in terms of a social level of interaction. And they are supportive of the project and uses. No Más Muertes, which is in Arizona and somewhat farther away, it's been more exchanges via email and getting their information. And so we're not able to get out there as much. So it's usually instead of like every other week or once a month, it's like once a quarter, mm-hmm. a quarter every 3 months, right? And we're hoping to have a coalition meeting starting in January, where members of NOMAS and Border Angels, we can all meet at CalIT2. We'll present the new interface, right, which is a development of the map element. And also try to see to what degree we can then teach them how to input locative data. And then that way we can exchange and also look at their patterns, right? Basically, they tend to stay in the same area, right? But what is, you know, are there times? Can we access via databases? This week we had to, you know, only have one. This week we have two. Yes, it's in the same area. Can you upload the coordinates so that we can refresh them? So again, with No Más Muertes, it is still only electronically exchanged, brief, face-to-face. And No Borders, more continual. Mm-hmm. But both groups are well aware and supportive. Okay. Nun geht's ja teils recht konkrete Fragen von Zusammenarbeit mit gerade den beiden Gruppen, um die es ja vorher auch schon ging, den Border Angels und der Gruppe No Más Muertes. Was ich bemerkenswert fand, waren verschiedene Punkte in dem Teil. Das eine erstmal war die Rolle der Ford Foundation. Also es ist so ein bisschen ähnlich vielleicht wie das, was wir vorhin hatten mit der US-amerikanischen Botschaft in Mexiko, die diesem Projekt ausgerechnet Preise verleiht und dementsprechend Geld zur Verfügung stellt. Und das andere, was auch so Organisations- und mit wem wie zusammenarbeiten Fragen anging und wer macht da eigentlich welche Sachen, was ich auch ganz eindrücklich fand, war, dass ja offensichtlich die Studis von Ricardo Dominguez an der University of California als Teil des Seminars irgendwie raus müssen in die Grenzregion und gucken, ob die Wasserreserven noch da sind. Was jetzt zumindest eine, sagen wir mal, eigenwillige Seminargestaltung ist. Auf jeden Fall, ja. Kurz vielleicht zur ersten Frage nach der Ford Foundation. Die Ford Foundation ähnlich wie die Volkswagen Stiftung, erstmal konkret relativ wenig mit dem Ford Autohersteller zu tun. Ford Foundation hat viel Geld unterstützt oder fördert diverse Kunstprojekte in aller Welt. Fällt mir jetzt spontan Sarai in Delhi ein, die auch regelmäßig Geld von der Ford Foundation bekommen. Und die haben eben eine längere Studie in Auftrag gegeben, die ich jetzt nicht gelesen habe, aber auf die sich Ricardo mehrfach bezieht. Ich glaube, über einen Zeitraum von 5 Jahren, in dem tatsächlich mal wenig der Frage nachgegangen wird, was Wie funktioniert diese Passage? Welche Probleme treten da auf? Also einfach Interviews mit den Leuten, die den Übergang machen wollen und ihn dann gemacht haben. Und das ist natürlich sehr interessantes Material für das Transporter Immigrant Tool Projekt. Hier kann also nochmal auf empirischen Interviews bezogen überprüft werden, sind wir eigentlich auf die ganzen Eventualitäten, haben wir überhaupt ein passendes Bild davon, was es bedeutet, diese Passage zu meistern. Also hier geht es dann eben konkret um diese Passage als physischen Akt. Die Studis, das ist wirklich sehr interessant. Also es muss sich ja auch vorstellen, also diese Borderlands, das ist wirklich so 40 Grad, 45 Grad. Da muss man auch Lust zu haben, dann da durch die Wüste zu schlappen. Aber es ist natürlich sinnvoll, es muss gemacht werden, denn wie auch schön sagt, Water moves, also die Wasserreserven sind nicht immer da, wo sie vielleicht mal waren. Das Kartenmaterial muss dementsprechend aktualisiert werden. Das ist eine Grundbedingung, um auch dieses ganze Projekt ernst zu nehmen, dass dafür gesorgt wird, dass zumindest das eine Information, was eben über das Handy mit dem Kartenmaterial den Migrantinnen und Migranten zur Verfügung gestellt wird, eben auch wirklich funktioniert, sich deckt mit den Vorkommnissen vor Ort, mit den Gegebenheiten vor Ort. Das heißt, da muss auch im weiteren Vollzug jetzt in den nächsten Jahren, wenn das dann wirklich eingesetzt wird, auch das muss weiterhin laufen. Das muss immer wieder sich mit den Borderlands in ihrer physischen Realität auseinandergesetzt werden, damit das weitergehen kann. Das ist ein wichtiger Teil. Also es macht auch nochmal deutlich, dass es auch harte handwerkliche Arbeit ist, das ganze Projekt. War auch eine drängende Frage von mir, wie in Bezug auf wie ernst kann man das ganze Projekt nehmen. Der Austausch mit den NGOs ist konstant, er ist intensiv, aber jetzt auch nicht täglich. Also die treffen sich halt mit den Leuten und besprechen, wie das genauer zu gestalten ist, bekommen Erfahrungen mitgeteilt. Das heißt, man kann auch dieses ganze Projekt jetzt nicht als ein reines Uni-Projekt wirklich sehen. Also die Akteure, die daran beteiligt sind, sind dann doch sehr viele. Ist auch, also das nochmal runterzubrechen, zu sagen, die Uni als Institution gibt hier bestimmte Sachen mit, aber es funktioniert eben nur mit den Expertinnen und Experten der NGOs vor Ort, also den Border Angels zum Beispiel, die dann ja auch als Interface, als Schnittstelle dienen, um dann die Handys den Migrantinnen und Migranten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, er spricht ja auch konkret von den Phasen des Projektes, dass es dann Workshops gibt oder geben wird mit den NGOs zunächst mal, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NGOs, die dieses Tool auch bedienen können müssen, updaten können müssen. Also die Karten, die da drauf sind, werden dann von der Universität, von dem Server auf die Handys gespielt. Das müssen die NGOs dann selber können, bevor sie das eben das Gerät den Leuten in die Hand drücken. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil des Interviews. Ja, im nächsten Teil geht es dann noch einmal um die einen sehr schönen Begriff, Transporter Right of Global Safe Passage. Hier verweist auch Ricardo nochmal auf historische Bezüge, nämlich sozusagen die Grenze als Mittel der Mehrwertabschöpfung, der Extraktion von Labor. Und dass es hier eben auch wirklich eine tiefe historische Dimension des Ganzen geht. You know, the performative matrix that the tool establishes is one in which the dominant flow that we want to articulate is the trans-global human rights of safe passage. It's not to resolve the political tensions of the border that need to be resolved in terms of, you know, policy. Fears of terrorism, fears of the immigrant, of the other. The tool is not going to resolve that, right? And often the discourse is about illegality. And so the thing about the transborder rights of global passage is that it establishes borders as illegal in and of themselves, not only in terms of the history of intercontinental flows pre-borders, right, but in terms of contemporary histories of globalized labor, in which labor is extracted by the very reason that it's illegal, right? So you can pay the illegal labor much less than the legal, right? And then the legal person gets angry because they're... you have this kind of the border as an illegal zone for the extraction of labor as a cheap zone, right? And this has been part of the history of the U.S.-Mexican border for a very long time. For instance, the early progenitors of the Texas Rangers, what they would do, they were like the Minutemen at that time. And there was a lot of Chinese labor and Irish labor that was part of the railroad. And they would come in actually through the South, through Mexico, right? So this was really great for the railroad barons, because what would happen is they would have the Chinese-Irish communities building. On Friday, they were going to be paid. On that morning, the raiders would come looking for illegals, and they would find them all, grab them all, and quote-unquote throw them over the border. Thus, the barons wouldn't have to pay anybody. They would know that by Sunday, the illegals would come back again. And I'm sorry, you know, you're illegal, we couldn't pay you, they arrested you, took you off, right? So there you saw very early on, right, the continuation of this kind of illegal labor. So that the transporter immigrant tool is a discursive acknowledgement of the illegality, historically, of the border, a kind of acknowledgement that there has been an intercontinental flow of community long before the border, and that establishes a kind of what we're calling trans-border rights of global safe passage, which means that it is unnecessary for this flow to die unnecessarily, and that there is another way to deal with it. Obviously, public policy is kind of the greater thing, amnesty, all these kind of elements. But that's really the kind of focus of the language, which is illegality is really bound to public policy, global economics, as it's been established under NAFTA, and this kind of more generalized, deep racism that we call the Lou Dobbism. Lou Dobbs was a major television player who would say things that immigrants were bringing typhoid to the U.S., viruses, all this sort of stuff, even though there was no truth to it. And so he was a major voice of kind of this racial politics. And basically the U.S. Latino communities did major protest, and they were able to get Lou Dobbs off the air, right? Which was, again, kind of a viral attack against this kind of fear-mongering, right, which was racial and viral and in terms of viruses, real viruses that he was saying were coming. So the tool is part of that kind of larger project about the rights of human flow in an act of safe passage, and not a kind of a simple resolution to what is a wider historical product of an illegal border, as far as we're concerned. And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say, no more shall we part. The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger, and never again will my letter start. Sadly, you're in the day. Winter. shall we part? All the hatchets have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shall we part. Your chain command has been silence now, and all of those birds would have sung to your beautiful heart anyhow. Soweit, wie hier eben schon kommentiert wurde, das sind mal mindestens zwei Flaschen Rotwein. Ja, nachdem Jill Scott-Heron irgendwie eben technisch nicht funktioniert hat, habe ich gedacht, so viel Musik werden wir in dieser Sendung nicht mehr spielen, und mache ich dann selber auch nochmal einen Bogen hin zu dem, was wir vorher auch unter Rotwein eher verstanden haben. Das war Nick Cave and the Bad Seeds, das Titelstück der Platte No More Shall We Part, und eine insgesamt, wie ich finde, sehr, sehr schöne Platte, wo vielleicht sogar noch eine andere Bedeutung von Rotwein mit dazukommt, unserem heutigen Klangfarbenmotto, weil er, was ich so das Einzige manchmal ein bisschen anstrengender an der Platte finde, auf irgendeine Art und Weise Gott entdeckt hat, und war es ja eben auch deutlich geworden und wird in anderen Stücken leider noch deutlicher. Und da wäre dann noch das eine Moment eben im Christentum der Rotwein, das Abendmahlsgetränk und so weiter. Selbst das kommt rein, aber versprochen, es gibt jetzt nichts weiter in die Richtung. Okay, genau, ich wollte schon sagen, also nicht, dass wir jetzt hier nur noch so christliche Musik hören, wo wir einfach nur, weil wir das Klangfarbenmotto Rotwein haben. Ja. Kommen wir zurück zu dem Interview mit Ricardo Dominguez. Es ging ja eben bisschen weniger um die konkreten Facetten dieses Transporter Immigrant Tools, sondern eher nochmal überhaupt um diese Grenze und auch historisch um genau die Grenze zwischen USA und Mexiko. Was mir auch neu war, dass da sowohl chinesische als auch irische Arbeiterinnen für den Eisenbahnbau immer mal wieder genau über diese Grenze mussten und dementsprechend halt auch sehr extreme Ausbeutungsbedingungen unterworfen waren, weil sie dann jedes Mal am Freitag, wenn Zahltag war, komischerweise eine Razzia erleben mussten und über die Grenze geschmissen wurden, also wieder aus dem Land geworfen wurden. Was ich gleichzeitig auch noch interessant fand, war dass er da auch nochmal versucht, das so ein bisschen einzugrenzen, wofür das eigentlich da ist, dieses Tool und dieses ganze Projekt. Also wir würden mit dem Kunst und auch mit einer bestimmten größeren Perspektive dadurch womöglich. Und dann, und hier sagt er ja nochmal ganz deutlich, dass dieses Tool löst die Probleme nicht. Ja. Also er macht hier eine klare Eingrenzung, wie du sagst, dahingehend, dass es also nicht darum gehen kann, mit diesem Tool die Policy, die Frage der Grenze als Grenze sozusagen auf oberer Ebene anzugehen, die Frage der letztlich rassistischen Politik, die dahinter steckt. Das Transporter Immigrant Tool ist hierfür nicht das geeignete Mittel, aber es ist eben, er beschreibt sehr interessant die Grenze als illegal. Also er dreht sozusagen hier etwas um. Es ist ja immer die Rede von dem illegalisierten Grenzübertritt, von den Menschen, die illegalisiert in Ländern leben. Und er ist relativ locker, sagt er dann eben, nein, es ist genau andersrum. Die Grenze selbst ist das Illegale und es ist ein Human Right, es ist ein Menschenrecht, eine sichere Passage über Länder hinweg zu haben, egal zu welchem Zwecke. Und das Tool soll eben vor allem eines versuchen zu mindern, nämlich das unnötige Sterben auf dieser Passage. Also er sagte, to die unnecessary. Und das ist natürlich ein Punkt, der jetzt in so einem Menschenrechtsdiskurs auch wieder anschlussfähig wird. Es ist natürlich ein Skandal. Es ist unerträglich, dass diese hohe Zahl von Menschen, also schätzungsweise 2000 jährlich eben beim Grenzübertritt sterben. Die Zahl derer, die diese Grenze überschreiten, die ist ja, die Zahlen dazu sind ja noch viel, viel höher, also die dabei nicht sterben. Also es findet eben ein regelrechter ein Wahnsinnsverkehr statt in diesem Borderland, so muss man es mal sehen. Also eigentlich ist das ein Infrastrukturknoten und dann mit dem Verweis auf den Eisenbahnbau eben auch einer, der eben schon seit Jahrhunderten eine Rolle spielt. Und deshalb lässt sich eben die Perspektive auch um und sagen, nein, es ist die Grenze selbst, die illegal ist und nicht der Grenzübergang. Okay. Im nächsten Abschnitt geht es dann nochmal ein bisschen genauer um Designfragen des Transport Immigrant Tools. Hier spielt auch nochmal der Forschungszusammenhang eine Rolle, in dem Ricardo sich da bewegt, das California Institute of Technology, das sehr transdisziplinär ausgerichtet ist und dann eben auch mal eben Kognitionswissenschaftler kurz eingeladen werden, um am Interface mitzuarbeiten. Und das, denke ich, ist auch ein Aspekt, den man irgendwie nochmal aufdecken sollte. I mean, one of the first things we did is we worked with some neurocognitive design research groups. Mm-hmm. We gave them the problem, right, in terms of, first of all, just cognitive design, so that we could then map out certain technological efficiencies that we needed to focus on. Right, we said, there might be multiple languages. There are kind of multiple terrains that are going on. There is a limit to what the midlets can do. There are certain limits to GPS in these spaces, right? What are some problems that we haven't looked at, right? And what are some neurocognitive answers, partial answers that brought out. So Jason Navarro, a researcher in neurocognitives, in 2007 worked all summer and developed a basic platform, midlets, and then did a kind of a series of think outs of ways to answer those questions, right? For instance, vibration. Using the old water dousing, which is where you look for water using a stick, right? Mayan technologies on sticks always comes back, is for people who had multiple language issues, one would be looking at a wave icon, right? Pressing the wave icon, and then they would turn on the phone, and if they were headed in the right direction, the vibration would be very heavy. Okay. If they that way, they if they couldn't read the thing, they know that this is the right direction. If the phone is not vibrating as much, then they're not headed in the right direction. Mm-hmm. So here was a kind of somatic architecture that wasn't dependent on voice saying, this is the right way, or, you know, read the little interface. It was just a simple thing. They could turn it off, walk, right? They're headed in the right way. Mm-hmm. So those were some of the outcomes of that kind of neurocognitive landscape. So that was one tactic. We also have at Cal IT two engineers and scientists who are looking at technologies, mobile technologies, as useful for disabled communities, okay, blind communities, that sort of thing. So in speaking to them, they offered insights into design that would approach, not that immigrants are disabled, right, but that would approach people who are perhaps losing certain orientation, what would be the best way to reconnect them, right? To and so they offered kind of a sound, specific sounds, mm-hmm, offer certain kind of comfort, mm-hmm, right? So you're heading towards water, you would get kind of whale sound if you chose sound, right? Because this would then offer that you are getting closer, right, to this sort of space. Mm-hmm. We don't recommend it all the time because you don't want people to hear, but it is a choice for somebody who is blind. And you are sort of blind if you're not knowing where you are. And so this kind of sonically driven element that would offer a certain kind of calm of you're moving in the right direction. And it would get kind of more heart, corazón, that this is the way. And again, that the tool would be designed as a welcoming tool, not as a tool of fear, you're running scared, but yeah, mm-hmm, you know, it's like carrying the Statue of Liberty would be one cognitive pattern with you. You give us your poor, give us, you know, welcome. Mm-hmm. Derridean hospitality. And so part of the question that they brought to us is how to make it more hospitable, mm-hmm, how to offer sustenance that enables the disability of being in that vertiginous space. So, I mean, that's the way we've been kind of piling up the manifestation of the tool by using the kind of transdisciplinary structures that are there. There's also a health therapeutic department there analyzing telematic virtual health devices. And a lot of those people come from clinics along the border who have to deal with people who have gone through a lot, their feet, all that sort of stuff. So, you know, is there a possibility of suggesting in the training best foot care that is inexpensive? You know, you might not be able to buy super shoes or whatever, but there might be ways to bandage your foot before you go. You know, simple techniques that would offer extra protection in that rugged terrain. So we were thinking, well, maybe during the training, that would be part of a kind of airport. You know how airport safety tools are iconic comics, mm-hmm, right? So anybody can read it. This is the way I cross. So with the phone might be a best foot care for you cross. That is inexpensive, simple, that sort of thing. So again, trying to think of not just the phone in and of itself, but different elements that can surround the phone in presentation. Where we want it to work, and we're worried if somebody gets lost using the tool. But again, our particular issue is that people are getting lost already, crossing. Potential that the tool might help save a few people is to us enough to attempt it. Mm-hmm. What we do know is that children, women, men are crossing and are dying of exhaustion and vertiginous disorientation. And if the tool offers a 2% more chance of survival, then worth the attempt. Wir gehen auch gleich weiter, wir sind auch etwas getrieben. Im nächsten Abschnitt ging es nochmal generell um Fragen, Probleme der Passage, Best Practices sozusagen, das Wasserproblem, welches Essen und auch dann ganz interessant, das Telefon eben, wenn man dann eben es geschafft hat, hinter den Borderlands in den USA ist, dann kann man aber auch nämlich telefonieren und seine Community anrufen und sagen, man hat es geschafft. And so our response to that was to make sure that there were other informatic elements in when the tool was presented that would establish this kind of paradigm in which dependency of the tool was not the option. It was just a possible safety tool, and that there were other things that one could do if one was going to do this, foot care. You know, the Ford Foundation now has kind of a list of proper best passage type of suggestion. How much water you should not carry with you, because people take massive tanks of water with them, which usually slow them down in the end. And so, or they take Coca-Colas and, I don't know, candy. It's really trying to, at the same time, offer a kind of other social pedagogy of best practices. Mm-hmm. Of course, ultimately would be, well, you know, don't try it with your kids. It's not good, but if it's going to be attempted, the tool itself becomes a shifter point then to offer other terms of guidance that play themselves out. And then the final element will be we have enough funding that we hope to have at least $25 of phone time, so that when they do reach some space of signal, Phoenix, they want to communicate with their trust groups, then, you know, they have that option at that particular point. And so we thought that would be kind of another kind of post layer that might occur. I think it's important not to offer the tool as a single turnkey solution of dependency. Soweit der letzte Teil des Interviews mit Ricardo Dominguez, den wir euch heute zu Gehör bringen möchten. Es ging jetzt ja nochmal um verschiedene Mittel sozusagen um das Telefon herum, um eine relativ konkrete Einbettung nochmal in den Kontext eben von genau dieser Passage von Mexiko in die USA. Und ich fand ganz interessant, dass da so also zum einen, dass die Ford Foundation irgendwie so eine Liste von Best Passages oder da, also so Tipps sozusagen finanziert hat oder in ihrer Forschung da hat raus forschen lassen. Und zum anderen, dass es so Kurzschlüsse gibt, also dass das Telefon stärker vibriert, wenn es in der Nähe von Wasser ist, also wie so eine Wasserroute oder sowas. Dass da so bemerkenswerte Zusammenschlüsse irgendwie von relativ avancierter Technologie und sehr alten Praktiken offensichtlich irgendwie stattfindet. Wie so eine Wünschelroute, ne? So ein bisschen. Ja, dann auch die Wünschelroute, die vielleicht funktioniert. Auch nicht falsch, ja. Ja, auch interessant, ja, auch die dass es auch um Ton geht, um die Sonic Layer oder wie er das nennt, ne? Also dass eben auch er sagt, man ist ja auch in der Wüste sozusagen blind. Wenn es keine visuelle Orientierung gibt, das nutzt einem dann der Sehsinn. Das heißt, da kann eben das Transport Imaging Tool auch nochmal das passt sich der Umgebung stark an und reagiert auf die Umgebung in der Wahl der Kommunikationsform mit der Person, die es benutzt. Also da werden schon eigentlich alle Register gezogen, die man zum Handy ziehen kann. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Auch spannend nochmal, Welcoming Tool ist das Stichwort dazu, also ein Willkommens-Tool. Er sagt ja dann wirklich, am liebsten würde er den Leuten eine Miniatur der Freiheitsstatue mitgeben. Also es geht ja darum, nochmal die Einwanderung, also darauf hinzuweisen, dass die Einwanderung in die USA, dass es ein Einwanderungsland ist und dass die Menschen, die sich halt mit diesem Tool auf die Passage machen, willkommen sind und es eben keine Passage der Angst oder Furcht sein soll, sondern eine der Gastfreundschaft und des Willkommenseins. Also da werden auch nochmal andere Bezugsrahmen in Anspruch genommen, die man, glaube ich, auf die man erstmal kommen muss. Also die sozusagen auch das wieder das diskursive Feld umschreiben. Also völlig raus aus sozusagen dem Begriff des illegalisierten Grenzübertritts hinein in eine Art von Willkommensarena, die sich da eröffnet mit dem Tool. Das ist auch schon auch wieder eine sehr radikale Geste des Projektes, finde ich. In dem Teil, den wir jetzt überlegt hatten zu senden, das jetzt aber aus Zeitgründen nicht mehr machen werden, geht es noch um ein, zwei Punkte, die wir vielleicht noch zusammentragen könnten, weil das ist vielleicht auch ein bisschen abrundet. Ja. Das hattest du vorhin ja auch schon kurz gesagt, dass dieses Tool, dieses Handy, die Migrierenden sozusagen zu Forschenden macht, also die sind dann quasi Researchers genau dieses Uni-Instituts, an dem Ricardo Domingos arbeitet. Fantastische Idee, ja. Was ihn ja, wenn es wirklich gut läuft, ne, vielleicht irgendeine Form von anderem Standing irgendwie der Border Patrol gegenüber verschafft, weiß man nicht. Und zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann ja deutlich, dass die wenigstens das Telefon zurückhaben wollen. Das war auch eine Frage, also die ich konkret hatte an ihn. Muss ich mir das wie so eine Bücherei vorstellen, wo ich ein Buch ausleihe, was ich dann zurückgebe sozusagen. Und ja, es geht schon darum, also jetzt Verlust von Geräten ist natürlich irgendwie auch einkalkuliert, aber es geht schon darum, dass natürlich dann nach erfolgreicher Passage unterstützt durch das Tool über die vertrauten, vertrauenswürdigen Communities, über die das läuft, eben das eben auch wieder zurückgeschickt wird, zurück nach Mexiko zu der NGO, wo es herkam. Und erneut eingesetzt werden kann. Es mag erstmal irgendwie vielleicht naiv klingen, aber ich das ist nicht nur ein Wunschgedanke. Ich denke, da steckt tatsächlich auch eine ein bisschen was dahinter, nämlich auch, das ist ja nicht so, dass die Leute, die den Übertritt machen, da völlig kontextlos und individualisiert sind, sondern ja häufig auch eben zu Resten, zu Teilen der Familie wandern oder so. Und extrem stark eingebunden sind auch noch in das Leben in Mexiko selber oder noch weiter südlich. Also der Austausch mit dem Handy, also das Telefonieren, E-Mail-Austausch, das passiert ja fast täglich. Das heißt, es ist schon man kann hier im guten Sinne von einer Community reden und dann macht es auch Sinn zu sagen, ja, das Handy kann durchaus auch wieder auftauchen. Es kommt wieder zurück. Auf jeden Fall. Was auch noch... ein letztes Wort, sozusagen, was ein bisschen auf die Verantwortung des Projektes nochmal hinweist. Es soll halt keine Single Solution sein. Also es kann nicht darum gehen, das Transport Immigrant Tool kann niemals eine Lösung für das ganze Problematik sein, sondern nur eine Hilfe geben, damit die Passage sicherer wird. Sich allein darauf zu verlassen, wäre sehr riskant. Das sagt er ausdrücklich. Gut, dann sind wir am Ende unserer Sendezeit angekommen. Schon. Ihr hört uns wieder im nächsten Monat am dritten Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr oder in der Wiederholung montags von 10 bis 12. Und wie üblich für Kritik, Anregungen, Fragen, Schokolade, Brett @fsk-hh.